WDR 5. Neugier genügt. Vielleicht wäre die Geschichte der Mary Pranksters, der ersten Hippie-Kommune überhaupt, heute nur eine Randnotiz in Büchern über die 60er Jahre, hätte nicht Tom Wolfe, damals ein renommierter Journalist, die Story der Pranksters in seinem legendären Buch The Electric Kool-Aid Acid Test festgehalten. Eigentlich wollte Tom Wolfe eine Reportage über einen Flüchtling schreiben. Ken Kesey, damals ein junger, hoffnungsvoller Schriftsteller, hatte sich 1965 nach seiner ersten Verurteilung wegen Marihuana-Besitzes nach Mexiko abgesetzt. Aber noch bevor Tom Wolfe ihn dort auftreiben konnte, war er nach Kalifornien zurückgekehrt und prompt verhaftet worden. So I went to the jail in California, where he was being held, Redwood City, California. I remember it. Ich fuhr also in das Gefängnis, wo er einsaß, Redwood City, California. Ich hatte gerade mal 10 Minuten Zeit, um Kesey zu interviewen. Aber dann stieß ich auf einen Haufen seiner Anhänger, die in der Gegend des Gefängnisses herumhingen. Genauso wie die Anhänger Buddhas es getan hätten, hätte Buddha in diesem Gefängnis gesessen. Ich stellte fest, dass es da eine ganze Gruppe um Kesey herum gab, die sich Mary Pranksters nannten. Und ich fragte sie, ob sie mir über das Leben eines Flüchtlings in Mexiko berichten könnten. Einer sagte mir dann, klar können wir das, aber darum geht's doch gar nicht. Und als ich ihn fragte, worum es denn gehe, da sagte er nur, um das unausgesprochene Ding. He said, the unspoken thing. Hinter dem unausgesprochenen Ding verbarg sich eine neue Form von Wahrnehmung, die als Bewusstseinserweiterung verstanden wurde. Das wichtigste Hilfsmittel war LSD. LSD stammt aus den Laboren des Schweizer Chemiekonzerns Sandoz, wo es der Chemiker Albert Hofmann 1938 entwickelte. Eigentlich hatte er ein neues Kreislaufstimulans finden wollen. Die psychischen Wirkungen der Substanz entdeckte er erst 5 Jahre später. Am 19. April 1943 machte ich einen Selbstversuch. Alles schien wie belebt, auch die toten Gegenstände. Die Sinnesempfindungen waren stimuliert, die Farben schienen grell, die Töne intensiv. Das ganze Erleben war verändert. Es dauerte nicht lange, bis Wissenschaftler mit unterschiedlichen Interessen auf LSD aufmerksam wurden. Auf der einen Seite Hirnforscher und Psychiater, die sich mit Hilfe von LSD Einsichten in die Rätsel der Schizophrenie erhofften. Auf der anderen Seite amerikanische Geheimdienste, allen voran die CIA, die nach neuen Mitteln im Kalten Krieg suchten. Zunächst testeten sie LSD als eine Art Wahrheitsserum. Wenn das Mittel die Persönlichkeitsstrukturen aufbrach, dann könnte man in Verhören vielleicht Dinge erfahren, die der Gefangene normalerweise nicht ausplauderte. Man könnte auch feindlichen Staatsmännern LSD in ein Getränk mischen, damit sie sich in aller Öffentlichkeit wie Verrückte benehmen. 1959 unterbreitete der amerikanische Generalmajor William Creasy schließlich verblüfften Kongressabgeordneten eine neue Vision der Kriegsführung. Man könne durch LSD in einem Regen kleiner Tröpfchen, besser noch ins Trinkwasser gemischt, die Bevölkerung einer ganzen Stadt high und damit hilflos machen. Amerikanische Truppen könnten dann unbehelligt einmarschieren. Es wäre der humanste Krieg aller Zeiten, der erste Krieg ohne Opfer. Einmal abgesehen von den wenigen, die von ihrem LSD-Trip nicht mehr in die Wirklichkeit zurückkehrten. Die CIA und die US Army betrieben einen gewaltigen Aufwand, um die Wirkung von LSD zu erforschen. Sie initiierten und bezahlten Projekte an Universitäten, Gefängnissen und psychiatrischen Anstalten. In San Francisco betrieben sie sogar ein Bordell, in dem sich Prostituierte und Freier unter LSD-Einwirkung vergnügten. Manche der Versuchspersonen wussten nicht, was mit ihnen geschah. Andere meldeten sich freiwillig. Ken Kesey zum Beispiel. I came out of the University of Oregon the prettiest little boy you've ever seen. I didn't smoke, I didn't drink. Ich verließ die Universität von Oregon als der hübscheste Junge, den man je gesehen hat. Ich rauchte nicht, ich trank nicht. Ich bin dann nach Stanford gegangen und da bekam ich die Möglichkeit, an der Erforschung von LSD teilzunehmen. Sie bezahlten uns $25 am Tag für ihre Experimente und gaben uns Stoff. Wir gingen in einen kleinen Raum in einer Klinik für psychisch Kranke, in dem nur ein Bett stand und ein kleiner Tisch mit einer Wasserflasche und einem Tonbandgerät. Das Zimmer hatte ein kleines vergittertes Fenster, das war alles. Als ich da das erste Mal LSD einnahm, kam es mir vor, als sei da ein Loch im Boden, das bis in das Zentrum der Erde führte. Und da unten war es voller Juwelen. Ein Loch, in das man rein wollte, um es zu genießen. I believe with the advent of acid, we discovered a new way to think. Ich glaube, mit der Ankunft von Acid entdeckten wir eine neue Art zu denken. Man setzt Gedanken im Kopf neu zusammen. Bob Dylan, John Lennon, William S. Burroughs, sie alle erschufen Bilder, die das Bewusstsein herausfordern. Bilder, die im Verborgenen schlummern, die aber niemals dadurch an die Oberfläche gelangen, dass man Vanity Fair oder Woman's Home Companion liest. That were latent in our consciousness, but were not being brought about by reading Vanity Fair or Woman's Home Companion. Ken Kesey heuerte schließlich als Nachtwächter in der Einrichtung an, in der er zuvor als Versuchskaninchen gedient hatte. Seine Erfahrungen verarbeitete er in seinem Roman Einer flog über das Kuckucksnest. Kesey hielt die Patienten der Klinik nicht für psychisch krank, eher für Leute, die von der Gesellschaft aussortiert wurden, weil sie nicht in die Konventionen passten. In der Klinik werden sie durch ein ausgeklügeltes System ruhig gestellt, bis ein neuer Insasse kommt, der alles durcheinander bringt. Der Roman erschien 1962, wurde ein Bestseller und machte Kesey auf einen Schlag berühmt. Dass er unter dem Einfluss von LSD entstand, ahnte damals niemand. I would have not been able to write that well without LSD. There's something about seeing reality with a new light shined on it that goes right from your eyes to your fingertips. Ich hätte niemals so gut schreiben können ohne LSD. Man sieht die Wirklichkeit in einem neuen Licht. Es geht von den Augen direkt in die Fingerspitzen. Von dem Geld, das er für Einer flog über das Kuckucksnest bekam, kaufte sich Ken Kesey eine Farm in La Honda, die schnell zum Treffpunkt für Leute wurde, die sich gern an seinen LSD-Partys beteiligten. Hier sammelte sich die Truppe, die später als Merry Pranksters, als fröhliche Scherzkekse in die Geschichte eingehen sollte. Tom Wolfe hat sie in La Honda besucht. Ein sechster Sinn sagte mir, dass ich meine schicke Kleidung nicht ablegen sollte, dass ich nicht versuchen sollte, so auszusehen wie sie. Und es stellte sich heraus, dass das tatsächlich ein großer Fehler gewesen wäre, weil die Pranksters Leute hassten, die sie Weekend-Hipster nannten. Rechtsanwälte, Lehrer, Journalisten, die am Wochenende ein bisschen Dope rauchten und ein bisschen Coltrane hörten. Für diese Leute hatten sie eine Art Test entwickelt, den sie Testing People's Cool nannten. For example, Kesey would say, "Why don't we all get naked?" That was the way he pronounced naked. Say, "Why don't we all get naked?" Kesey sagte dann plötzlich, lasst uns doch alle nackt ausziehen und ein bisschen Motorrad fahren. Und das machten sie dann tatsächlich und rasten nackt den Highway One runter. Und das trennte dann die Wochenend-Hipster vom Real Thing, von den Echten. Ich habe dann immer gesagt, seid ihr verrückt? Ich soll meinen wunderschönen Anzug ausziehen und meine tolle Krawatte? Sie mochten das, sie fanden es amüsant. Und für mich hatte das den Vorteil, dass ich nicht ganz so wagemutig sein musste wie sie. To be as daring and wild as they were. Am 17. Juni 1964 brachen die Merry Pranksters zu einer langen Reise quer über den Kontinent nach New York auf, wo Kesey seinen gerade erschienenen zweiten Roman Sometimes a Great Notion präsentieren wollte. Es sollte ein spektakulärer Trip werden. Kesey hatte für die Reise einen uralten Schulbus gekauft, den die Pranksters zu einem farbigen Ungetüm umbauten. Tom Wolfe beschreibt die Truppe in seinem Buch The Electric Kool-Aid Acid Test so. Eines schönen Tages fielen die Pranksters über den Bus her. Sie begannen ihn zu bemalen, mit Lautsprecherkabeln auszulegen und ein Loch in das Dach zu schneiden und diesen Ausguck so herzurichten, dass man an der frischen Luft sitzen und Musik machen konnte. Sogar mit einem kompletten Schlagzeug, E-Gitarre, E-Bass und so weiter. Der Anstrich geriet, da jeder aus Leibeskräften Grundfarben verpinselnd mit anpackte, zu einer ekstatischen gelb-orange-blau-roten Orgie und höllenmäßig schludrig obendrein. Bis auf jene Teile, die Roy Seaburn besorgte, der wirklich hübsche manische Mandalas malte. Das Manifest, das Schild, das die Endstation bekannt gab, lautete Further, weiter. Vom ersten Augenblick an stellte sich heraus, dass dieses Ungetüm mit den vogelwild aussehenden Leuten an Bord prächtig dazu geeignet war, unter der Bürgerschaft Bestürzung und eine Art nicht näher zu definierenden Unmut auszulösen. Neben Ken Kesey gab es übrigens noch einen zweiten Prominenten unter den Merry Pranksters, Neil Cassady, das lebende Vorbild für Jack Kerouacs Dean Moriarty, der Hauptfigur aus On the Road. Die Symbolfigur für wildes, unbändiges Leben jenseits aller Konventionen. Mitte Juli kamen sie in New York an und es ging ihnen wie Rennpferden auf der Zielgeraden. Alle fühlten sich prächtig. Sie kutschierten mit tobenden Lautsprechern über die 42. Straße, den Central Park, hinauf. Und selbst New York konnte nicht anders, als stehen zu bleiben und sie anzustarren. Die Pranksters zeigten den Leuten ihre Dayglow-Hände. Kesey und Babs saßen oben auf in ihren rot-weiß gestreiften Hemden und bedudelten die Passanten. Sie gaben eine Party. Kerouac und Ginsberg waren da. Kesey und Kerouac hatten sich nicht allzu viel zu sagen. Hier war Kerouac und hier war Kesey. Und zwischen den beiden war Cassady, einst der geflügelte Götterbote für Kerouac und die gesamte Beat Generation. Und jetzt der geflügelte Götterbote für Kesey. Es war wie: Der König ist tot, es lebe der König. Nach ihrer Rückkehr aus New York begannen die Merry Pranksters damit, ihre Vorstellungen von Bewusstseinserweiterung der unruhigen kalifornischen Jugend nahezubringen und veranstalteten eine Reihe von Trips-Festivals, deren Kern aus Acid-Tests bestand. Wer neugierig und wagemutig genug war, durfte das Wundermittel LSD in aller Öffentlichkeit ausprobieren. The Acid-Test was breaking out into an area in which it had no specific goals. Die Acid-Tests hatten irgendwann kein spezielles Ziel mehr. Es ging nur noch darum herauszufinden, was passieren würde, wenn man immer weiter von der Norm abweicht. Es war ein Test. Manche bestanden ihn und manche nicht. Some businessman just walking around the street came in. This guy was in a suit and had an umbrella. Wir haben mal einen Test in Portland gemacht und ein Geschäftsmann kam vorbei. Der Mann trug einen Anzug und hatte einen Schirm dabei. Gegen Mitternacht lief er herum wie ein Betrunkener. Und plötzlich sah er einen Schatten auf seinem Fuß und dann legte er den Schirm über die Schulter und sagte: Der König geht, der König dreht sich herum. Und jetzt wird der König tanzen. So the king turns around. Now the king will dance. Der Geschäftsmann aus Portland bestand den Acid-Test. Wahrscheinlich bekam er dafür von den Merry Pranksters, wie viele andere auch, ein Zeugnis in die Hand gedrückt. Die Acid-Tests waren der epochemachende Markstein des psychedelischen Stils und praktisch allem, was dazugehörte. Das Trips-Festival brachte das ganze Ding voll an die Öffentlichkeit. Mixed-Media-Unterhaltung. Das kam geradewegs aus der bei den Acid-Tests üblichen Kombination von Licht- und Filmprojektionen, Stroboskopen, Bändern, Rock'n'Roll, Schwarzlicht. Den Soundtrack zu den Acid-Tests lieferte eine Band, die anfänglich noch Warlocks hieß und später unter dem Namen The Grateful Dead in die Geschichte des Rock'n'Roll einging. The Dead are at their best Wenn die Dead in Hochform waren, dann spielten sie keine Noten, dann setzten sie die Schwingungen des Publikums in Töne um. Wenn dieser winzige Moment kommt, wenn die Dead spielen und jeder sagt, wow, hast du das gehört? Das ist der Moment. Man kann 5 Stunden mittelmäßiger Musik zuhören, um diesen einen magischen Moment zu erleben, weil das einen in Kontakt bringt mit dem Unsichtbaren. That puts him in touch with the invisible. Kopf der Grateful Dead war Jerry Garcia. Sein exzessiver LSD-Konsum trug ihm bald den Spitznamen Captain Trips ein. In the acid test, and a lot of times we would get just too, we'd be too high really to play. Bei den Acid-Tests waren wir oft viel zu high, um zu spielen. Bei anderen Tests haben wir dann gespielt, aber die Leute kamen nicht, um uns zu hören. Wir waren nur Teil des Events. Wir hatten also keinen Druck. Wir konnten uns Freiheiten erlauben, die man sonst als Musiker selten hat. Wir mussten keine Erwartungen erfüllen. Wir konnten einfach frei experimentieren. Das war wirklich erstaunlich. So, in terms of being, you know, being able to experiment freely, you know, it was amazing. Was die Beschaffung von LSD anging, saßen die Merry Pranksters an der Quelle. Owsley Stanley, der beste LSD-Produzent Kaliforniens, war gern gesehener Gast auf Keseys Farm in La Honda. 1965 wurde er verhaftet und sein Labor beschlagnahmt, aber die Polizei von Los Angeles musste bald feststellen, dass man ihm nichts anhaben konnte. LSD war damals noch legal. Owsleys Ruf drang bis nach London, wo bald große Teile der Popszene von seinen Pillen infiziert war. Hätten die Rolling Stones ohne LSD von 2000 Light Years from Home gesungen? Was wäre aus Pink Floyd geworden ohne LSD? Die Beatles stellten sogar die Busfahrt der Merry Pranksters in England nach und machten einen Film und eine Platte daraus. Magical Mystery Tour hieß das Werk. Owsley Acid war dabei ihr ständiger Begleiter. Tom Wolfes Buch erschien 1968, mitten im Summer of Love, auf dem Höhepunkt der Hippie-Bewegung. Da war Ken Kesey längst ausgestiegen. Sein Anwalt hatte ihm dazu geraten, um einer langjährigen Gefängnisstrafe wegen Drogendelikten zu entgehen. Jenseits von Acid hieß die Parole, die er bei seinem letzten großen Auftritt in San Francisco im Jahre 1966 ausgab und mit der er die ganze Szene in vollständige Verwirrung stürzte. Ken Kesey wurde schließlich zu 6 Monaten Zwangsarbeit verurteilt, kurioserweise auf einer Farm in La Honda in unmittelbarer Nachbarschaft des Pranksters Hauptquartiers. Danach verschwand er in seine Heimat in die Wälder Oregons. Bis heute hält sich hartnäckig die Vermutung, dass die CIA bei der massenweisen Verbreitung von LSD kräftig mithalf. Das wäre dann der erste Einsatz unter Kampfbedingungen gewesen. Immerhin hatte sich die Hippie-Bewegung zusammen mit den Bürgerrechtlern zu einer ernsthaften Gefahr für die amerikanische Regierung entwickelt. Bewiesen ist das nicht. Sicher ist nur, Ronald Stark, einer der größten illegalen LSD-Produzenten, arbeitete mit der CIA zusammen. Ich habe immer gedacht, dass das der Beweis dafür ist, dass Gott einen Sinn für Humor hat. Wenn Gabriel zu ihm kommt und sagt, hey Chef, die Amerikaner da unten sind am Ende, sie brauchen eine Erleuchtung, dann sagt Gott, nun, schick ihnen was von diesem neuen Acid-Stoff, an dem wir gerade arbeiten, und lass es durch die CIA verteilen. Man kann das göttliche Lachen förmlich hören, wenn man daran denkt, dass es tatsächlich die CIA war, die Amerika auf den Trip brachte. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.